meine ganze Zukunft ist kaputt. Was soll ich jetzt machen? Ich bin richtig im Arsch, Alter. Meine ganze Zukunft ist kaputt. Was soll ich jetzt machen? Ich bin richtig im Arsch, Alter. Meine ganze Zukunft ist kaputt. Was soll ich jetzt machen? Ich bin richtig im Arsch, Alter. Meine ganze Zukunft ist kaputt. Scheiße, Mann. Alles seine Schuld, ich schwöre, alles seine Schuld. Wegen dem bin ich schon, aber ich hab zu dem gesagt, ne? Wenn du dich wagen solltest, in mich reinzuspritzen, ich fick deine Mutter, und was macht der? Da sagt er so, ups, ist ja wohl jetzt passiert, ne? Richtiger Wichser, Alter.